Akratisch und akribisch. Einseitig, aber unparteiisch. Der libertäre Podcast. Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin. Willkommen zum aktuellen Podcast. Fast hätten wir die Sendung spontan dem Abgang des Pontifex gewidmet. Aber wir bevorzugen doch lieber Herausforderungen und Mr. Ratzinger wäre sicher keine gewesen. Ganz anders die vielbeschäftigte Madame Chavan und das sexy Jobcenter, die sich die Ehre in unserer Spaßabteilung geben. Zuvor gibt es jedoch Terror aus Sachsen und vorgeblich auch vom Black Bloc Egypt. Und beginnen wollen wir mit einem Aufruf zur Solidarität mit dem Freedom Bookshop. Freedom Press ist der älteste noch arbeitende anarchistische Verlag der englischsprachigen Welt und der größte anarchistische Verlag im Vereinigten Königreich. Er wurde unter anderem von Charlotte Wilson und Peter Kropotkin gegründet. Am 1. Februar wurde das Verlagsgebäude Ziel eines Brandanschlags. Verletzt wurde zum Glück niemand, wenngleich dort manchmal Leute nach Events übernachten. Zu den noch unklaren Hintergründen des Anschlags äußerte sich einer der Organisatoren wie folgt. Wir wissen das im Moment noch nicht, aber natürlich gibt es die naheliegende Vermutung, dass die extreme Rechte dahinter steckt, gegen die wir in den letzten Jahren viel Arbeit geleistet haben und von deren Seite aus es bereits 1993 einen Anschlag auf das Haus gab. Im Laufe des Februars gab es eine große Welle der Solidarität mit vielen Soli-Bars, Soli-Konzerten, einem vegetarischen Gourmet-Buffet und einer Fahrraddemo. Auch wir wünschen viel Kraft beim Wiederaufbau. Wie versprochen, haben wir ein kleines Interview über die Aktivitäten der Soli-Gruppe für einen Menschen aus Berlin geführt, der vom Paragraf 129 betroffen ist. Letzten Monat trat die Soli-Gruppe an die Öffentlichkeit. Sie informierte unter anderem mit Artikeln in der Gaidau, dem Periodikum des Forum deutschsprachiger Anarchistinnen und dem Gefangeneninfo über die spätestens 2009 beginnende Geschichte der Ermittlungen des Landeskriminalamts Sachsen und ihre Ausweitungen auf weitere Bundesländer und wirft Fragen über die Motive des LKA auf. Im Gespräch sagt die Saskia, welche weiteren Aufgaben die Soli-Gruppe übernimmt. Unsere Aufgabe ist es, eine Öffentlichkeit zu schaffen, das heißt die Leute zu informieren und zu sensibilisieren und eben es auch für die Öffentlichkeit so zu skandalisieren, dass Leute, die sich ganz offen kritisch engagieren, damit kriminalisiert werden, obwohl sie ganz offen mit ihrem Namen, mit ihrem Bild für ihre Position einstehen. Ja, und überhaupt kein konkreter Tatverdacht gegen irgendjemand besteht. Reine Spekulation reicht aus, um so ein 129er-Ding loszutreten. Und das wollen wir der Öffentlichkeit vermitteln. Und wir müssen Solidarität schaffen, dass die Betroffenen unterstützt werden, finanziell, mit Aktionen und mit weiterer Öffentlichkeitsarbeit, denn wir als kleine Soli-Gruppe alleine können es nicht stemmen. Nun stehen ja diverse Ermittlungsbehörden angesichts der NSU-Morde unter Rechtfertigungsdruck. Wieso kann es sich da das LKA Sachsen immer noch leisten, Jagd auf Antifaschistinnen zu machen? Das liegt daran, dass der Verfassungsschutz und eben gerade die sächsische Landesregierung, CDU bzw. eine CDU-FDP-Koalition, praktisch seit ihrer Existenz 1990 oder wann es war, konsequent die Linie gefahren hat, den sogenannten Linksextremismus und Rechtsextremismus gleichzusetzen. Das heißt, die Antifa ist genauso schlimm, wenn nicht auch schlimmer als die Nazis. Und das kommt eben bei vielen Menschen an. Wenn die Konservativen und sogenannten Liberalen sich schon so äußern, dann führt dies eben dazu, dass eben letztendlich auch ihre Wählerinnenschaft da dahinter steht. Und das wird dann eben auch in den ganzen sächsischen Zeitungen sehr häufig reproduziert. Dann wird so getan, als wäre die gesamte Antifa stalinistisch und ähnliches. Da wird die Partei Die Linke mit der NPD gleichgesetzt. Und systematisch werden die Nazis verharmlost. Und das zeigt Wirkung. So ist es möglich, die eigentliche Gefahr bei der Antifa zu verorten. Die Nazis seien ja immer anständig, hilfsbereit und so weiter, glauben die Leute. Und die Antifa, die macht den ganzen Stress. Sonst wäre ja alles prima. Es war schon sehr auffällig, dass am Rande des großen Dresdner Nazi-Aufmarsches, ich glaube 2011, eine große Gruppe von über 100 Nazis unter Polizeischutz zum linken Wohnprojekt Praxis marschieren konnte und dort 15, 20 Minuten lang Steine schmeißen konnte, ohne dass die Polizei einschritt. Und dann wenige Zeit später eben genau diese Praxis mit einer Razzia überzogen wurde und versucht wird, den Bewohnerinnen der Praxis eben ähnliche Sachen anzuhängen oder die gleichen Sachen anzuhängen, wie das mit unseren Berliner Genossen geschieht. Am 25.01.2013 war der zweite Jahrestag des Tahrirplatzes, an welchem es erneut zu heftigen Protesten kam. Im Rahmen der Demonstrationen ist aus Ägypten immer mehr von Repression gegen anarchistische und linke Strömungen zu hören, sowie gegen den sogenannten Black Bloc Egypt. Auch die häufigen sexuellen Übergriffe und die Stellungnahmen und das erniedrigende Verhalten aus verschiedenen Lagern häufen sich. Unterdessen besuchte Präsident Mohamed Morsi am 30.01.2013 Deutschland, wobei es auch hier Ausdruck der Wut in Form von kleinen Kundgebungen gab, unter anderem vor der ägyptischen Botschaft in Berlin. Dies nahmen wir zum Anlass, uns ein wenig genauer mit den Ereignissen rund um Ägypten zu beschäftigen. Der Unmut über die neue Regierung, insbesondere über Präsident Mohamed Morsi, wächst, da die Versprechen der Revolution nicht eingehalten wurden und immer deutlicher wird, dass der momentane Zustand nur eine Fortsetzung des alten Systems ist. Nahrungsmittel, Treibstoff und Strom sind für große Teile der Bevölkerung noch nahezu unerschwinglich. Die Rechte der Frauen werden mit Füßen getreten. Das Bildungs- und Gesundheitssystem werden absolut vernachlässigt. Das gewalttätige Vorgehen der Polizei nimmt kein Ende und die Proteste flammen mit dem 25. Januar wieder auf. Bei den neuen Protesten kommt es für Ägypten zu neuen Aktionsformen wie den Black Blocs und Blockaden. Die Aktionen richten sich vor allem gegen die Muslimbruderschaft. So gab es in Kairo eine Demonstration des Black Blocs Ägypten zum Präsidentenpalast unter dem Motto »We are Black Bloc, we are here to fight the Muslims Brotherhood«. Das Phänomen des Black Blocs stiftet ein wenig Verwirrung, nicht nur in Ägypten, sondern auch unter Beobachtern aus der sogenannten westlichen Welt. So schrieb uns eine Bekanntschaft: »Niemand kennt die echte Identität der Menschen aus dem Black Bloc und viele von uns sind auch sehr misstrauisch ihnen gegenüber. Niemand weiß, woher sie ihr Training haben und wie sie sich finanzieren oder woher sie ihre Ressourcen beziehen. Sie verängstigen mehr die normalen Menschen als die Polizei und die Militärs mit ihren Aktionen und schaffen unnötige Probleme. Sie haben nicht wirklich probiert, in den Präsidentenpalast oder die Fernsehstudios zu kommen. Manche von uns glauben, dass sie zu den islamistischen Gruppen gehören und probieren, dass die Leute die Revolution zu hassen anfangen, aber dies ist nur eine Meinung.« Was wirklich hinter dem Black Bloc Egypt steckt, wird sich wohl erst im Lauf der Zeit zeigen. Es sind jedoch auch Solidaritätsbekundungen mit dem Black Bloc Egypt zu finden, so zum Beispiel von der Anarchist Alliance DC. Crimesync, welche sich auch solidarisch mit der Bewegung zeigen, berichtete unter anderem, dass in Ägypten auch schon vor der Revolution griechische und italienische Anarchisten in Ägypten aktiv waren. Die anarchistische Fédération France erklärte sich solidarisch mit der Gruppe Social Libertarian Movement, welche am 23. Mai 2011 in Kairo gegründet wurde. Auch gab es Solidaritätsbekundungen auf gegenseitiger Basis mit Aktivistinnen aus Kairo und der Occupy-Bewegung aus den USA. Die Regierung sieht in den Black Bloc-Aktivisten jedenfalls eine massive Bedrohung und erklärt ihn zu einer terroristischen Vereinigung. So forderte der ägyptische Generalstaatsanwalt Talat Abdallah die sofortige Festnahme aller Mitglieder des Black Blocs und der Personen, die mit ihnen in Verbindung stehen. So kam es auch Anfang Februar zu einer Massenfestnahme von über 170 Menschen, die angeblich im Black Bloc aktiv sind oder mit ihm in Verbindung stehen. Die radikalen Islamisten drohen unterdessen den Mitgliedern des Black Blocs mit dem Tod. Es rufen Repräsentanten von Jamaat al-Islamiyah dazu auf, die Anhänger zu töten. Sie erklären, der Präsident müsse ihnen nur den Befehl geben. Sie seien von Gott beauftragt worden, solche Leute zu kreuzigen oder ihnen Hände und Füße abzuhacken. Neben der Repression gegen den Black Bloc werden die Frauen in Ägypten massiv, brutal und auf widerlichste Weise diskriminiert. So gab Abdel Afifi, Offizier der ägyptischen Armee und Abgeordneter der Salafi-Asala-Partei, im Oberhaus als Mitglied der Menschenrechtskommission bekannt: Frauen, die am Rande der jüngsten Proteste Opfer von sexuellen Übergriffen geworden seien, trägen dafür zu 100% selbst die Verantwortung. Wer sich in die Gesellschaft von Halunken begäbe, sei selbst für diese Folgen seines Handels verantwortlich. Außerdem sei das, was in den Zeiten am Tahrirplatz stattfinde, Prostitution. Am Tahrirplatz selbst gibt es mittlerweile Schutzgruppen gegen den sogenannten Street Harassment, wie zum Beispiel die OP Antisexual Harassment, welche Türme auf dem Platz errichteten, um schneller eingreifen zu können. Auch Blackbloc-Aktivisten verhinderten mit Elektroschockern immer wieder Vergewaltigung. Schon vor, während und nach der Revolution wurden Frauen auf das Widerlichste diskriminiert. So mussten sie sich zum Beispiel nach Festnahmen einem sogenannten Jungfräulichkeitstest unterziehen, welcher von einem Arzt durchgeführt wurde. Dieser wurde jedoch durch ein Verwaltungsgericht am 27.12.2011 verboten. Mittlerweile findet man immer mehr Berichte über Mobs, welche eine regelrechte Jagd auf Frauen veranstalten. Wer diese Männer sind, weiß man nicht. Es wird vermutet, dass es organisierte Gruppen sind, welche den Willen der Frauen brechen sollen. Meist treten sie an denselben Orten auf und handeln nach denselben widerlichen Mustern. Eine Frau wird von ihrer Gruppe getrennt, der Mob, oft mehrere Dutzende Männer, bilden einen Kreis um sie, die Männer begrapschen sie, reißen ihr die Kleider vom Leib und wenn sie versucht zu fliehen, hetzen sie ihr hinterher. Sally Soney vom UN-Frauenprogramm sagt: Die Art der Belästigung beim Demonstrieren ist anders als die alltägliche Belästigung auf der Straße. Sie ist vulgärer, zielt auf Ehre und Stolz. Es soll den Willen der Frauen brechen. Am 25.01.2013 gab es allein auf dem Tahrirplatz 20 Übergriffe auf Frauen. Trotz aller Einschüchterungsversuche fordern viele Frauen nun ihre Rechte ein. Im Internet findet sich eine Frauenrechtsbewegung unter der Adresse harassmap.org, welche Berichte und Übergriffsorte veröffentlicht und die Demonstrationen und Kampagnen für die Frauenrechte unterstützt. Unter einigen Islamisten wird diskutiert, Frauen die Scheidung ganz zu verbieten und das Heiratsalter von 18 auf 12 Jahre zu senken. Die Regierung lässt dies absolut kalt und die Behörden verfolgen nicht einmal die sexuelle Gewalt gegen Frauen. Premier Hisham Kandil äußerte sich nur wie folgt: Frauen würden auch deshalb vergewaltigt, weil sie ihre Notdurft im Freien verrichten. Sozialministerin Nagwa Shalil meint: Wenn sie gegen Sicherheitsbehörden oder die Polizei protestieren, können unsere Polizisten die Demonstranten auch nicht beschützen. Wie es in Ägypten weitergeht, ist unklar. Doch die Revolution ist noch lange nicht vorbei. Wir werden die Ereignisse in Ägypten weiter verfolgen und probieren, eine umfangreiche Sondersendung zu erstellen. Quer. Quer. Queer. Quer. Quer. Queer. Queer. Quer. Quer gelesen. And now for something completely different. Nachrichten mal anders gelesen. Wir haben erneut Professor Dr. Dr. Professor Something ins Studio eingeladen und wollen mit ihm über... Moment mal bitte, ich bin Professor Dr. Something. Aber Professor Dr., was ist denn mit Ihrem Dr. Professor geworden? Die wurden mir leider aberkannt, weil ich angeblich systematisch und vorsätzlich über meine Dissertation verteilt gedankliche Leistungen vorgegeben hätte, die ich nicht selbst erbracht hätte. Ah, na gut, dann kommen wir jetzt aber mal zum Punkt. Wie gewissenlos haben Sie plagiert? Aber nein, nicht doch. Meine Person ist doch das Opfer hier. Jetzt wollen Sie uns bestimmt gleich weismachen, es wären nur Flüchtigkeitsfehler gewesen. Ach, wären Sie doch bloß geflüchtet, die Fehler. Nein, ich habe ordentlich plagiert. Okay, und was ist dann Ihre Begründung? Nun, die Sache ist eigentlich ganz einfach. Alles beginnt mit Bourdieu. Kommen jetzt wieder irgendwelche extrem theoretischen Ausführungen? Nein, nein. Die Sache ist so. Dem Habitus-Konzept von Bourdieu zufolge bin ich aufgrund meiner Abstammung und der Erziehung einfach prädestiniert dafür. Mir blieb sozusagen gar nichts anderes übrig. Als zu plagieren? Als eine Doktorarbeit zu verfassen, was leider, leider mit viel zu wenig Zeit einherging. Aber so ist das nun einmal in meiner sozialen Klasse. Wir sind einfach sehr beschäftigt. Beschäftigter als Leute, die wir gemeinhin Beschäftigte nennen? Nein. Also wirklich, wie Sie auf so eine Frage überhaupt kommen? Wir müssen uns an dieser Stelle bei unseren ZuhörerInnen entschuldigen. Es scheint, als ob die selbsternannte geistige Elite fluchtartig unser Studio verlassen hat. Apropos fluchtartig. Auch bei den meisten Besuchen auf Ämtern würde Mensch am liebsten die Flucht ergreifen. Eine 19-Jährige aus Augsburg hatte genau so einen unangenehmen Aufenthalt bei der Arbeitsagentur. Nummer 203, befinden Sie sich in Raum 7. Oh, endlich. Ich warte jetzt schon 2 Stunden. Guten Tag, Sie sind Nummer 253, ja? Ja, genau. Ich komme wegen dem Brief, den ich gestern bekommen habe. Es geht um das Jobangebot. Ist das Ihr Ernst? Um was geht es denn? Haben Sie den Brief dabei? Hier. Ja. Wo liegt denn das Problem? Sie erfüllen doch die gefragten Voraussetzungen. Als gelernte Hauswirtschafterin mit ansprechendem Aussehen sind Sie geeignet für diese Stelle. Wenn Sie sie nicht annehmen wollen, müssen Sie mit einer Kürzung rechnen. Geht's eigentlich noch? Ich soll in einem Bordell hinterm Tresen arbeiten? Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Die zuständige Sachbearbeiterin hat Sie aber doch diesbezüglich informiert, oder nicht? Mir wurde überhaupt nichts gesagt. Ich habe diesen Brief hier bekommen und war total schockiert. Oh, dann ist der Kollegin wohl ein Fehler unterlaufen. Bitte entschuldigen Sie das Missverständnis. Wir werden Ihnen so bald wie möglich ein passendes Angebot zusenden. Na, danke. Und die wollten mir tatsächlich eine Stelle im Bordell vermitteln. Kannst du das glauben? Jetzt sagen sie, es wäre wohl ein Fehler gewesen. Und das auch noch im wohlgesitteten christlichen Bayern. Was würde der Papst wohl dazu sagen? Na, der sagt zum Glück gar nichts mehr. Aber weißt du, bei den Ämtern und ihrer Bürokratie wundert mich auch gar nichts mehr. Ist nicht das erste Mal, dass ich von so einem Fall höre. Da passiert täglich so eine Scheiße. Letztens habe ich in der Zeitung gelesen, dass da ständig Leute ausrasten und vor Wut die Arbeitstische abräumen. Sowas passiert doch nicht ohne Grund, oder? Ja, das stimmt. Schließlich wird Mensch dort aufs Übelste schikaniert. Du musst ja immer Angst haben, dass sie dir das Geld kürzen und dann fürchtest du auch um deine ganze Existenz. Sie ersetzen dir Bargeld durch Lebensmittelgutscheine, drohen mit Zwangsumzug und stecken dich in sinnlose Maßnahmen. Kein Wunder, dass manche Menschen bei so einem psychischen Druck zusammenbrechen oder ausrasten. Ja, da hast du recht. Das ist wirklich menschenunwürdig. Eigentlich sollte dagegen echt mal was unternommen werden. Nicht selten sind Menschen, die das Jobcenter oder die Arbeitsagentur wieder verlassen, empört, entsetzt oder am Boden zerstört. Aber nicht nur im Jobcenter, sondern an sämtlichen Behörden wie der Ausländerbehörde oder den Bürgerämtern sind Drohungen, rassistisches Verhalten und ein rüder Umgangston mit den KundInnen wiederzufinden. Viele Menschen sind leider existenziell von solchen Institutionen abhängig und werden von diesen nicht nur in ihrem freien Handeln eingeschränkt, sondern müssen sich den Behörden regelrecht unterwerfen. Danke fürs Einschalten zu Fotografieren, aber richtig. Nachdem wir in der letzten Ausgabe unseres Magazins über Bildkompositionen und die Bedeutung von Farbverläufen geredet haben, wenden wir uns dieses Mal einem anderen Thema zu, dem Fotografieren auf politischen Demonstrationen. Manche werden jetzt vielleicht denken, was ist da schon dabei? Cooles Motiv, einfach draufhalten. Doch so einfach ist das nicht. Hier also unsere Checkliste. Punkt 1. Selbstcheck. Sind die Fotos für das private Poesiealbum? Falsch. Private Fotos haben auf einer politischen Demonstration nichts zu suchen. Sie gefährden nicht nur die fotografierende Person selbst, sondern auch die Personen, die auf den Bildern zu sehen sind und in den meisten Fällen gerne darauf verzichtet hätten. Punkt 2. Presseausweis dabei? Ohne wird es vielleicht schwer, durch Kontrollen zu kommen. Außerdem könnten Speichermedien einfach beschlagnahmt werden. Punkt 3. Eigenschutz. Helm ist gut, aber nur mit Presseausweis nutzbar. Ansonsten sich in der Kleidung farblich absetzen und, falls möglich, einen gewissen Abstand zur Demo halten. Punkt 4. Speichermedien gesichert. Speicherkarten sollten während der Aktion regelmäßig ausgetauscht werden und anschließend mit einem Spezialprogramm gelöscht werden. Zu Hause sollten die Daten sicher verwahrt und wie auch der eigene PC verschlüsselt sein. Punkt 5. Anonymität gesichert. Unbedingt alle Gesichter vor der Veröffentlichung verpixeln. Zum Beispiel über Filterfunktionen von Bildbearbeitungsprogrammen. Aber Achtung, manche Filter können wieder zurückgerechnet werden, zum Beispiel Wirbel und unscharf machen. Punkt 6. EXIF-Dateien gelöscht? Vor Veröffentlichung darauf achten, dass keine EXIF-Daten mehr in den Dateien sind, weil anhand dieser herauszubekommen ist, mit welcher Kamera die Fotos gemacht wurden. Der Fall ist erledigt. Du bist hier nicht der Captain. Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie. Nein, wir sind noch nicht am Ende der Sendung angelangt. Wie in jeder Ausgabe unseres Monatsrückblicks teilen wir euch auch dieses Mal wieder mit, wo im letzten Monat die Anarchie herrschte. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung präsentierte uns den neuen Superhelden, der unsere Gesellschaft zusammenhält, den Privatdetektiv. Unter Einsatz seines Lebens beschattet er Tag und Nacht die wahren Feinde des Systems. Schmarotzer, die das Rechtssystem hintergehen oder sich fälschlicherweise bei ihrer Arbeit krank melden. In einer perfekten Welt sollte die Polizei diese hochgefährlichen Observationen übernehmen. Doch leider fehlt ihnen in dieser Welt das qualifizierte Personal dafür. Wir können uns glücklich schätzen, dass es Menschen gibt, die sich diesen Gefahren stellen und somit für Recht und Ordnung sorgen. Denn es gibt Gesetze und wer die bricht, der muss mit den Konsequenzen rechnen. In einer Gesellschaft müssen alle nach den gleichen Regeln spielen, sonst herrscht Anarchie. So unser Held des Alltags. Einen weiteren nicht unbekannten Alltagshelden finden wir im Bereich der Erziehung. In den heutigen Kitas herrscht Anarchie. Wäre da nicht der Ex-Drummer der Band Echt, Florian Sump? Der wandelnde Antikörper, dem selbst Ausnahmezustände wie die Schnupfen- und Bronchitiszeit nichts anhaben können, kennt sich mit Theorie zwar nicht so aus, ist dafür aber ein Mensch der Praxis. In seiner Jugend Rockstar, dann Wurstverkäufer und jetzt Erzieher ohne Ausbildung. Naja, er macht laut eigener Aussage die Sachen eben auf Männerart. Von der Unterstellung, von einer postmodernen Version der Strafe durch Belohnung und Lob in seinem täglichen Umgang mit Kindern Gebrauch zu machen, hält der Erzieher wenig. Aber auch nur, weil er nichts von dem versteht, was ihm da unterstellt wird. Das Belohnungs- und Bestrafungsding jedenfalls findet er bescheuert. Seine Erziehungsmethoden sind andere. Um seine Ziele zu erreichen, brüllt er die Kinder lieber an, denn er ist sicher: Wenn ich mich nicht durchsetze, herrscht Anarchie. Asheville Free Media, ashevillefm.org. This is The Final Straw, and I'm your host, Bursa Goodness. The show can also be heard on KXCF in Marshall, California, and on kwtf.net out of Santa Rosa, California. We're finally starting up again, the Anarchist Clubhouse. I'm Anarchist Matt. Natish. Melissa. Autonomous Action Radio, a multimedia radio show, a website, an idea, a suggestion, an action plan. Nachdem wir beim letzten Linktipp auf ein Projekt verwiesen haben, das einem Zuhörer zufolge auch als das Gutenberg-Projekt der libertären Radiobranche bezeichnet werden könnte, geht es dieses Mal um das älteste anarchistische Radioportal im Internet überhaupt. Bereits 1996 gegründet, sollte das A-Infos Radioprojekt für einen einfachen Austausch von Radioprogrammen zwischen Aktivistinnen sorgen. Es steht auch heute noch für eine klare Alternative zu Regierungssendern und Medien, die sich am kapitalistischen Verwertungsprozess orientieren. Das gesamte archivierte Material ist kostenlos zugänglich und zahlreiche Radiogruppen stellen auf diesem Portal regelmäßig ihre Sendungen hoch. Ihr findet dieses vor Inhalten überbordende, aber mit guten Sortierfunktionen ausgestattete Portal unter www.radioforall.net. Also Radio, die Zahl 4, all. Damit haben wir auch schon das Ende unserer Sendung erreicht. Wir hoffen, sie hat euch motiviert, bisher Unbekanntes, aber Interessantes vermittelt und Spaß gemacht. Lasst es euch und anderen gut gehen. Auf unserem Blog aradio.blogsport.de findet ihr neben dem libertären Monatsrückblick Beiträge zu monatlich wechselnden Schwerpunktthemen und spannende Audios anderer Radiomacher.